starken Welt. Restlos abgestumpft, die Seele tot und kalt. Zelebrieren sie den Totentanz um das goldene Kalb. Die ganze Welt im Fesselgriff und Fall.